WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Heute Nacht haben wir ein festes Thema. Und das Thema heißt, mit dieser Schuld muss ich leben. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die etwas Schlimmes in ihrem Leben getan haben. Und ich frage euch, wie lebt ihr mit dieser Schuld? Könnt ihr mit dieser Schuld leben? Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch, Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. Der erste Anruf heute Nacht heißt Thomas und Thomas ist 28. Hallo Thomas. Hallo Jan. Ja, du hast dich zu dem Schuldthema gemeldet. Was ist es bei dir? Bei mir ist es Folgendes, und zwar habe ich mit 19 Jahren ziemlich viel Scheiße gebaut. Ich war damals einen falschen Freundeskreis gehabt und wir sind damals jung und dumm gewesen. Wir wollten das schnelle Geld mit Drogen machen, haben dort einen Mann kennengelernt, der 10 Jahre älter war wie wir, haben von dem eben diese Drogen erworben gehabt. Welche Drogen? Welche? Das war Marihuana. Ja. Und er hat halt gemeint, weil wir auch jung waren, dass wir das nicht wirklich begreifen, was das Ganze ist und die Qualität und sowas, was dann sehr minderwertig war. Wir haben dann das verkauft an diverse Leute. Diese Leute haben uns dann angesprochen, was wir denn eigentlich für einen Mist verkaufen. Das würde überhaupt nicht knallen und das wäre nicht gut und für den Preis und etc. Wir hätten dann halt das Geld zurückbringen sollen an die Leute, wo wir das verkauft gehabt haben. Ja, und das wollten wir uns dann nicht gefallen lassen und haben dann den Dealer von uns praktisch dann eine Falle gestellt. Wir haben ein Scheingeschäft vorgetäuscht gehabt, worauf er dann eingestiegen ist. Wir sind dann bei uns ins Nachbardorf gefahren, auf so ein altes Ziegeleigelände, wo dort eben dieses Geschäft über die Bühne laufen sollte. Und dort haben wir uns dann den eben zu viert vorgeknöpft und haben ihn dann massiv geschlagen mit Kampfstiefeln von der Bundeswehr damals. Wie viele wart ihr? Wir waren 4 Leute. 4? Ja. Und ja, wir haben ihn mit der Eisenstange geschlagen, habt auf den Kopf, mit einer Schreckschusspistole ins Gesicht geschossen. Und haben dann eben dieses Geld entwendet, was er dabei gehabt hat für dieses Geschäft, was es eigentlich so nie gegeben hätte, weil wir die Ware, die wir ihm angeboten haben, die hat es nie gegeben, die hat nie existiert. Wie viel Geld habt ihr ihm abgenommen? Das waren gute 6.500 Euro. Was ist aus dem Mann geworden? Dieser Mann ist dann an dem Abend schwer verletzt zu Boden gegangen. Wir haben dann eben das Geld genommen, sind dann direkt ins Auto gestiegen und losgefahren. Und habt keinen Krankenwagen angerufen? Nein, haben wir nicht. Ihr habt ihn da liegen lassen? Wir haben ihn da liegen lassen, ja. Da war weit und breit keiner? Nein, war keiner. Also man hätte eigentlich auch gar nicht gefunden werden können. Das wäre ja unmöglich gewesen eigentlich zu dem Zeitpunkt. Aber wie ging es weiter? Erst dann, kurioserweise, wo man mal jetzt im Nachhinein sagen muss, dass wir da echt Glück gehabt haben, dass es so weit eben gekommen ist. Er hat sich dann aufgerappelt, ist dann in sein Auto gestiegen und ist dann gute 800 Meter weiter in dieses Dorf hineingefahren. Es war eine Pizzeria, ist dann dort zusammengebrochen im Auto und ist mit dem Kopf aufs Lenkrad aufgeschlagen und hat damit eben diese Hupe betätigt, die dann nämlich auf Dauer gehupt hat. Und daraufhin sind dann diverse Gäste aus der Pizzeria hinausgelaufen, haben eben geschaut, wer da draußen so hupt. Und dann hat man den eben gefunden gehabt. Ja. Welche Verletzungen hatte der Mann? Der Mann hatte diverse Schädelbrüche im Gesicht, Kieferbruch, Jochbeinbruch, Nasenbeinbruch, ein Schädelbasisbruch, ein Teil vom Schädel wurde sogar von Schlägen herausgetreten, also man musste das chirurgisch ersetzen, Und dann war der noch fähig, ins Auto zu steigen und 800 Meter zu fahren. Ja. Hatte der weitere innere Verletzungen? Innere Verletzungen direkt nicht. Er hat dann halt später im Krankenhaus mit einer Lungenentzündung zu kämpfen gehabt und mit steigendem Hirndruck. Und da war es dann halt echt sehr, sehr knapp. Also die Ärzte haben damals gesagt gehabt, das war Überlebenschancen waren bei 2% eigentlich. Mhm. Aber der Mann hat überlebt? Er hat überlebt, ja. Wie sind die Langzeitfolgen von diesem Überfall für diesen Mann, abgesehen von den psychischen Folgen? Die Folgen sind diese. Er hat epileptische Anfälle, ist arbeitsunfähig und muss eine Therapie machen oder macht eine Therapie, eine Aufarbeitungstherapie. Mhm. Und ja, kann halt für sein Leben lang nicht mehr arbeiten und ist auf 60% oder 70% schwerstbehindert eingestuft. Wie alt ist der Mann? Oder war der Mann damals? Der Mann war damals 32. Ja, du sagtest ja auch, dass der ungefähr 10 Jahre älter war als ihr. Mhm. Es kam dann zu einer Gerichtsverhandlung sicherlich? Genau, ja. Ja, was ist dabei rumgekommen? Bei der Gerichtsverhandlung ist rumgekommen, dass sich eigentlich jeder von uns Mittätern die Schuld den anderen versucht hat zuzustecken. Keiner hat wirklich erzählt gehabt, was wirklich war oder wer was gemacht hat. Und du auch. Genauso hast du dich auch verhalten. Ja klar, habe ich auch, muss ich ehrlich zugeben. Ja. Man hat natürlich Angst, dass man für wie viele Jahre ins Gefängnis muss. Man versucht seinen eigenen Hintern zu retten. Und also jeweils wurde der andere beschuldigt und man konnte das gar nicht beweisen, wer es dann nun wirklich war. Nee, nicht richtig, nein. Im Klartext, zu was seid ihr oder auch du verurteilt worden? Der Haupttäter, der eben auch dieses Geschäft alles in die Wege geleitet gehabt hat, also wir wurden alle nach Jugendstrafe. Einer wurde zu 9 Jahren, 9 Monaten, der zweite Haupttäter zu 8 Jahren und 3 Monaten, ich persönlich zu 6,5 Jahren und der vierte zu 5 Jahren. Hast du diese 6,5 Jahre abgesessen? Nicht ganz, ich wurde vorzeitig entlassen. Nach ich habe fast 6 Jahre habe ich im Gefängnis verbracht. Also doch fast 6 Jahre. Ja. Ein bisschen frühzeitig entlassen. Ein bisschen, ja. Mhm. Wobei ich auch schweren Gang gehabt habe im Gefängnis. Ich musste auch diverse Sachen durchlaufen, von sozialen Kompetenztraining, Antigewalttraining, über Verhaltenstherapien, Gewalttherapien. Wie denkst du heute über diese Tat, die du mit zu verantworten hast? Die war mehr als die Scheiße. Also ich bin eigentlich keiner, der Gewalt ausübt. Das habe ich früher als Jugendlicher schon nicht getan, wenn ich gewusst habe, auf der Party oder in der Disco sind Leute, mit denen ich nicht wirklich klarkomme, dann bin ich da schon gar nicht hingefahren, weil ich einfach keinen Ärger provozieren wollte und mich auch nicht prügeln wollte. Aber an dem Abend hat es irgendwie die Sicherung rausgehauen. Aber ich habe einen Freund geholfen gehabt, der für mich eigentlich immer wie ein Bruder war. Ja. Den ich so nie gehabt habe. Und ja, also ich weiß, dass mir sowas heutzutage nicht mehr passieren würde, auf keinen Fall. Was daran so erschütternd ist, ist diese ungeheure Brutalität wegen eigentlich in Relation einer Nichtigkeit. Gut, nichts rechtfertigt eine ungeheure Brutalität, aber diese Brutalität ist ja doch enorm gewesen. Ja. Und ihr habt in Kauf genommen, dass dieser Mensch gestorben wäre und fast wäre er gestorben. Das zweite Mal fast im Krankenhaus und das erste Mal, wenn er sich nicht hätte aufraffen können, wäre er da vor Ort wahrscheinlich verblutet. Genau, ja. Man hätte ihn also definitiv nicht dort gefunden, das wäre unmöglich gewesen. Hast du jetzt Zufall irgendwann mal, aber. Ja, ja. Hast du mit dem Kontakt aufgenommen, nachdem du aus dem Gefängnis oder schon während deiner Gefängnisstrafe? Ich habe während der Urhaft, ich war 24 Monate lang in Urhaft. Ich habe da versucht gehabt, einen Brief zu schreiben. Habe versucht, das Ganze aus meiner Sicht zu erklären, warum ich das gemacht habe und wie es dazu gekommen ist und natürlich auch entschuldigt. Der Brief ist direkt 4 Wochen oder 5 Wochen, nachdem ich ihn abgeschickt habe, wieder zurückgekommen ins Gefängnis, ungeöffnet, mit einem Aufkleber drauf, dass der Empfänger diesen Brief nicht annehmen möchte. Und dabei ist es dann noch geblieben. Es gab nie einen Kontakt zwischen dir und diesem Mann. Nein, ich habe dann vor Gericht habe ich gemeint, dass ich die Möglichkeit bekomme, mich da persönlich zu entschuldigen. Nur war dieser Geschädigte nie persönlich selbst im Gerichtssaal aufgrund seiner Verletzungen. Und aber dennoch hast du vor Gericht die Entschuldigung ausgesprochen? Ja, aber halt nur an seinen Anwalt. Ja, ist mir klar. Die anderen sind ja mittlerweile auch raus aus dem Knast. Hast du mit denen nochmal Kontakt gehabt? Nein, darf ich auch nicht. Also ich habe das Glück gehabt, sage ich mal, ironisch gemeint, dass ich einen Mittäter auf dem Fußballplatz mal getroffen gehabt habe. Wir haben beide gegeneinander gespielt gehabt mit unseren Vereinen und da hat man schon gemerkt, dass auch da die Rivalität sehr groß ist, dass da schon auch wieder so ein Hass sich entwickelt. Und da hast du dich zurückgezogen? Ich habe mich zurückgezogen. Mhm. Ich habe damals auch direkt gesagt zu meinem Trainer, das ist keine gute Idee, wenn ich da spiele. Und ja. Du hast ja unsere Sendung mit dieser Schuld muss ich leben und du hast in der Tat eine große Schuld auf dich geladen, du und die anderen Täter zusammen auch. Wie lebst du mit dieser Schuld? Ja, wie lebe ich mit dieser Schuld? Nicht gut. Ich habe dadurch massive Schulden. Ich muss halt die ganzen Krankenhauskosten, Behandlungskosten, muss ich alles zahlen, dann Schadensersatz. Kommt natürlich auch hinzu. Gut, das kann man ja sagen, das gehört zur Strafe. Ich meine, wie lebst du moralisch mit dieser, mit der Schuld? Ja, nicht besonders. Am Anfang hatte ich richtig großen Verfolgungswahn. Ich muss dazu sagen, ich wohne jetzt wieder in diesem Ort, wo der Geschädigte auch gewohnt hat. Die Familie ist noch komplett hier von ihm. Und weiß nicht, ich sehe vielleicht in der Woche sehe ich von seiner Familie vielleicht zwei oder drei Mal die Leute, ja. Mhm. Und man merkt schon die Blicke und auch, dass man, wenn man sich irgendwie über den Weg läuft, dann das direkte Ausweichen. Mhm. Also eine ständige Konfrontation mit der Tat. Genau. Obwohl sie jetzt schon so lange zurückliegt. Genau, ja. Was machst du beruflich? Ich bin gelernter Raumausstatter. Und bist auch im Beruf drin? Genau, ja. Mhm. Du hast gerade so eine Andeutung gemacht, du hast im Knast auch viele Therapien machen müssen und Antigewalttraining und sowas. Ja. Auch eine Psychotherapie? Ja, habe ich auch machen müssen. Die habe ich sogar nach der Haft noch weitermachen müssen. Ja. Mhm. Da musste ich jedes Mal dann zu dem Ort fahren, wo mein Gefängnis war und das sind von mir gute 2 Stunden Autofahrt gewesen. Mhm. Da musste ich einmal im Monat hinfahren, musste dort eben diese Therapie so lange weitermachen, bis eben der Therapeut gesagt hat, okay, jetzt ist es jetzt ist abgeschlossen. Ja. Thomas, ich danke dir sehr, dass du den Mut gehabt hast, anzurufen. Dazu gehört ja auch einiges, dann sich zu einer solchen Tat dann auch nochmal in der Öffentlichkeit so zu bekennen und zu sagen, dass einem das leid tut. Ich danke dir dafür und wünsche dir für dein weiteres Leben alles Gute. Und ich glaube, ich höre das schon raus, da hast du sehr viel daraus gelernt. Auf jeden Fall. Alles Gute, Thomas. Danke, Domian. Auf Wiederhören. Wiederhören. Mit dieser Schuld muss ich leben, heißt unser Thema heute Nacht. Und dazu hat die Monika auch angerufen. Monika ist 62 Jahre alt. Guten Morgen, Monika. Aber die Monika muss bitte den Ton vom Fernseher ganz abdrehen. Hallo Domian. Hallo Monika. Ich grüße dich. So, du hast auch Hallo? Ich glaube, ich sag Monika nicht nur den Ton vom Fernseher weggedreht. Hallo? Hallo? Ja. Ich hab mich verdrückt. Ja, das habe ich schon gehört. Du hast auch. Das hat sie wieder falsch gedrückt. Monika? Hallo? Wahrscheinlich gibt es eine Ähnlichkeit zwischen der Taste Fernseher und falsche Taste, Telefon. Manchmal kommt man ja dann nochmal wieder, wenn man falsch gedrückt hat. So, ich bin wieder da. Ja, Monika, was machst du denn, Mensch? Hallo, ich habe da was falsch gemacht. So, jetzt lass mal die Finger ganz von allen Tastaturen. Ja. Ich bin ein bisschen verzweifelt und ganz traurig. Erzähl. Aber jetzt bin ich da. Ja, und ich kann dich gut verstehen, das ist prima. Gut, das ist wunderbar. So, zum Thema Schuld. Domian, ich bin ganz traurig. Und jetzt, heute Abend habe ich mir vorgenommen, dich anzurufen, weil ich habe meiner Nichte und meinen Neffen versprochen, dich anzurufen. Oh, dann hat's gleich geklappt. Weil du die letzte Instanz bist. Mhm. Nicht, um mich freizusprechen von einer Schuld. Mit der Schuld werde ich nicht leben können. Weil ich habe das Gefühl, im Moment mit dieser Schuld kann ich nicht leben. Was ist ich habe passiert? Etwas übersehen. Ich, die immer perfekt war. Ich, die immer alles übersehen hat. Überschaut. Ich habe alles überschaut. Ich dachte, ich kenne die Menschen, sehe ihnen in die Augen und weiß, wie sie fühlen und denken, wie sie ticken und habe es bei meiner eigenen Schwester nicht bemerkt. Was ist konkret passiert? Meine Schwester ist vor 2,5 Wochen in den Fluss gegangen. Ich sage einfach in den Fluss. Sie hat sich das Leben genommen. Welch ein Fluss es war, ist egal, ja. Mhm. Sie hat alles gemacht, wie es sich gehört. Sie hat schon sämtliche Weihnachtsgeschenke. Da liegen Geschenke in einem riesengroßen, wunderschönen Wohnzimmer für alle Familienangehörigen. Sie hat einen Brief hinterlassen auf ihrem Esstisch, darauf stand: Liebe Kinder, sucht mich nicht, ihr werdet mich nicht finden. Aber weiter nichts. Und dann weiter nichts, nichts weiter, ich liebe euch. Also ich liebe euch. Sie, die Angehörigen wissen nicht, warum sie das getan hat? Nein. Du hast gar keine Ahnung? Wir haben keine Ahnung. Hattest du ein enges, sehr enges Verhältnis zu der Schwester? Wir waren wie siamesische Zwillinge. Und du hast auch keine... Wir waren nicht nur genetisch. Ich habe ihr mal eine Niere gespendet. Ich habe ihr eine Niere gespendet. Mhm. Sie hat eine Niere von mir. Wir sind sogar genetische Zwillinge. Und jetzt im Nachhinein, du hast jetzt 2 Wochen Zeit gehabt, darüber nachzudenken. Gibt es irgendeine kleine Auffälligkeit, die dir jetzt im Nachhinein... Gar nichts. Gar nichts. Gar nichts. Nichts, also das Ganze ist ja ein absolutes Rätsel. Sie hat mich morgens um 9 Uhr angerufen und sagte zu mir: Was machst du denn an Weihnachten? Und da sagte ich, wie immer, Familie und Frohsinn und Spiele und Heiterkeit und wir singen, wir sind sehr musikalisch, mhm, alle. Aber entschuldige die Frage, wenn ihr so eng seid, verbringt man denn nicht Weihnachten dann auch zusammen? Nein, ich habe früher immer in Südfrankreich gelebt. Ach so. Und sie im Saarland. Ach so. Und dann haben wir immer nur geschrieben und telefoniert und wir haben uns immer nur in den Sommern getroffen. Aber jetzt, in der letzten Zeit, wohntet ihr zusammen in einem Ort? Ja, ich lebe seit 9 Jahren im Saarland. Ah ja, okay. Und war dann in ihrer Nähe. Und die letzten 9 Jahre habt ihr Weihnachten nicht miteinander verbracht? Nein, sie hatte ja ihre Familie, ich meine. Verstehe. Und dann waren wir immer so am zweiten Weihnachtstag, da ist meine Tochter geboren, da feierten wir dann Geburtstag. Wie oft? Das waren immer Rituale. Ja, wie oft überhaupt habt ihr euch dann so in der Woche oder im Monat gesehen? Wir sahen uns in der Woche 4-mal. Ach so, ja gut, dann war es ja doch schon sehr eng. Ja. Ja. Ich arbeite in der Nähe von ihr. Ich bin immer noch sehr engagiert und habe eine eigene Firma und bin immer noch in ihrer Nähe und fahre immer zum Abschluss des Tages bei ihr vorbei, mhm, und habe bei ihr immer noch einen Kaffee getrunken, mhm, Cappuccino, mhm, und wir sind oder abends zum Italiener gegangen, ja, und dann haben wir uns getrennt und alles war immer fröhlich und easy. Und sie hinterlässt einen 2 Kinder? 2 Kinder, 39 Jahre alt, Zwillinge. Zwillinge und ein Mann. Beide bei ihr lebten im Hause. Ach so. Ja. Und einen Ehemann auch noch? Nein. Nein. Sie ist, vor 6 Jahren hat ihr Mann sich von ihr getrennt. Der hat eine Jüngere kennengelernt. Und ich glaube, darüber ist sie irgendwo nicht hinweggekommen. Mhm. Sie hat dann immer so die starke Markierten hat gesagt, nein. Vielleicht ist das der Grund. Und ich denke eher, dass... Ja, du denkst eher das? Nein, ich denke, der Grund ist, er hat sich genau gegenüber von ihrem gemeinsam gebauten Haus. Sie haben ein Haus gebaut und gegenüber von dem gemeinsam gebauten Haus hat er sich mit der neuen Frau, mit der Geliebten, mhm, ein Haus gekauft. Also sollte sie jeden Tag die Geliebte sehen. Stimmt. Und sie hat ihren Mann geliebt, ich weiß, sie, ja, hat ihn geliebt ohne Ende. Hat deine Schwester darüber mit dir gesprochen, dass ihr das sehr weh tut? Ja. Also haben wir das ja schon, dann sind wir ja schon doch auf einer Spur. Was, das hat was, ihr sehr wehgetan. Was der Grund sein könnte. Jetzt hast du aber am Anfang etwas Merkwürdiges gesagt. Ich trage eine so große Schuld gegenüber meinem Neffen und meiner Nichte. Ich trage nicht eine Schuld gegenüber meinem Neffen und meiner Nichte, sondern ich trage eine ganz große, also meine Schuld, wo ich keine Luft mehr kriege. Es schnürt mir den Hals zu und ich kann nicht mehr schlafen, seit man sie gefunden hat. Morgens hat ja, ihr welche Mann, Schuld ist es denn? Ihr Mann hat mich angerufen und hat gesagt, man hat sie gefunden. Und da war ich so glücklich, dass man sie gefunden hat. Also der Mann, Entschuldigung, ich muss unterbrechen. Der Mann, von dem sie sich getrennt hat, hat ja, dich angerufen. Der hat mich angerufen. Man hat sie gefunden. Und da habe ich, ich dachte, oh mein Gott, der hat sie gefunden in einem Spa. In einem Spa, ja? In einem was? In einem Spa? Ja, in einem wunderschönen, da hat sie eine Auszeit genommen. Drei Ach so, Tage war ja. sie saunieren. Also nochmal, was ist dein Schuldgefühl? Meine Schuld ist, als sie mich angerufen hat und hat zu mir gesagt, ich habe was im Petto. Kennen Sie den Ausdruck im Petto? Ja, natürlich. Ja. Im Petto. Ja. Sagt man hier im Saarland. Ja, im sagt, Petto. Sagt man hier auch. Dann okay. hat man immer noch was in der Hinterhand. Ja. Da wird er seines Lebens nicht mehr froh. Das und da habe ich gesagt, was ist das denn? Ja. Und er sagte, sie, das wird eine ganz große Überraschung. Ich kann dir nur eins sagen, er wird nie mehr glücklich und nie mehr froh. Er kriegt nie mehr Boden unter den Füßen in diesem Leben, in diesem seinem Dasein. Das hat sie als Drohung quasi ausgesprochen und dir gesagt. Ja, und da habe ich gesagt, sag doch sowas nicht. Das hört sich an wie eine Drohung, das wie eine Mafia-Drohung. Da sagte sie, nein, ich wünsche ihm das Schlimmste, was Gott auf diese Welt senden kann. Und da machst du jetzt die Vorwürfe, dass du da nicht wach geworden bist? Ja. Ja, aber Monika, wie konnte ich da nicht zu ihr hinfahren und sagen, du pass mal auf, meine Liebe, das geht so in diesem Leben nicht. Man kann nicht Menschen knechten und knebeln mit irgendwelchen Drohungen. Ja, das verstehe ich. Aber du hattest ja nicht den Hauch einer Ahnung, dass dahinter steckt, dass sie sich das Leben nehmen Nein, will. Stattdessen, ich war so oberflächlich an dem Morgen, ich war noch gar nicht richtig wach, ich hatte noch keinen Kaffee getrunken und da sagt sie das zu mir und da habe ich nur gesagt, echt? Jo, mach das mal. Ja. Und nachher habe ich gesagt, was? Also ich finde, ich muss es dir so spontan sagen, Monika, ich finde, dass du da wirklich keine Schuld trägst. Nicht? Nein, finde ich nicht. Ich hätte an der Stelle genauso reagiert, dass ich erstmal gedacht hätte, was redet sie? Und dann, ja. da werden wir schon irgendwann nochmal drüber sprechen, was sie meint. Aber niemals im Leben, so wie du es beschrieben hast, kommt man da auf die Idee, dass sie sich das Leben nehmen will, um ihm so einen auszuwischen. Und am Abend kommt ihre Tochter zu mir, Kerstin, und sagt zu mir, hast du Mama gesehen? Ist Mama bei dir? Nein. Aber dein Anruf war doch auf... Ich habe sie dann auch nochmal zurückgerufen, habe gesagt, jetzt komm mal wieder zu dir, lass uns mal einen Kaffee trinken, komm mal zu. Das Ganze liegt jetzt 2,5 Wochen zurück. Das ist natürlich alles noch... Sie ist begraben, sie ist schon begraben. Die ganze Familie... Im Sarg, sie liegt im Sarg unter ich der verstehe, Erde. Ich verstehe. Wir rufen dich jetzt nochmal an, Monika. Ich merke, dass du sehr unter Schock stehst. Das ist so furchtbar. Ja. Nein. Doch, wir werden dich erstmal, leg mal bitte auf und wir rufen dich jetzt nochmal an, dann haben wir ein bisschen mehr Zeit und auch Ruhe im Hintergrund, uns mit dir zu beschäftigen. Einverstanden? Ja, danke. Sehr gerne. Alles Gute wünsche ich dir. Danke, Domian. Tschüss. Ciao. Tschüss. 1.29 Uhr haben wir und 29 Sekunden. Und hier ist Silvia und Silvia ist 45. Guten Morgen, Silvia. Morgen. Morgen. Morgen. Silvia, diese Schuld, mit dieser Schuld muss ich leben, sagst du auch. Ja. Was ist es bei dir? Also ich lebe ungefähr so seit 5 Jahren mit der Schuld, seitdem der Kleine geboren worden ist. Nochmal. Mit dem Kuckuckskind? Nee, du musst ein bisschen deutlicher sprechen. Ich hab's gar nicht verstanden. Seit 5 Jahren lebst du mit der Schuld, dass? Mit einem Kuckuckskind. Mit einem Kuckuckskind? Kuckuckskind. Und dazu ist jetzt neu gekommen, dass ein Zweiter dazu gekommen ist, also 2 Kinder. Der ist jetzt ein Jahr. Also du hast ein Kuckuckskind bekommen? Nein, ich habe zwei Kinder bekommen. Ja. Und ja, lebe mit meinem Mann zusammen. Mhm. Und der weiß davon nicht, dass das nicht seine Kinder sind. Ach, das sind mehrere Kuckuckskinder? Zwei, ja. Ach. Ja. Und dein Mann glaubt, dass das seine Kinder sind? Ja, ich denke, dass er vermutet, dass das nicht seine Kinder sind, aber er sagt nie was und ja. Und von daher lassen wir das so sein, also so wir leben so und er denkt, das sind seine Kinder. Wie lange bist du denn mit deinem Mann schon zusammen? 25 Jahre. 25 Jahre? 20 Jahre, so ja, in den Dreh. Also schon sehr lange. Und diese Kinder sind jetzt wie alt? Na, die Kleinen sind 5 Jahre und ein Jahr. 5 Jahre und ein Jahr. Bist du aber spät Mama geworden? Jo, ja. Mhm. Und ja. Wer sind die Väter von diesen Kindern? Na, ist das ein Vater. Es ist ein Vater. Ein Vater. Ja. Also wir hatten über 10 Jahre ein Verhältnis gehabt. Ich habe den Mann unheimlich geliebt, tue ich immer noch. Mhm. Und ich wollte unbedingt Kinder haben, noch Kinder haben. Und warum ging das nicht mit deinem Mann? Naja, also unsere Beziehung, die ist so ziemlich am Ende. Also wir verstehen uns nicht mehr gut, wir reden auch noch. Also nur noch das Optikatorische. Ja, das ist, also ich wollte mit ihm keine Kinder haben. Ich wollte Kinder haben von dem Mann, den ich liebe. Und das war wirklich ganz schön krass. Das kann ich gut verstehen. Aber warum lebst du mit deinem Mann denn überhaupt zusammen noch, wenn du ihn überhaupt nicht mehr liebst? Naja, eben einerseits die finanziellen Verpflichtungen, die wir haben. So, nun haben wir ja insgesamt 3 Kinder. Das erste Kind ist auch von ihm. Und ja, wegen der Kinder eben halb. Er mag die Kinder und die Kinder mögen ihn und ich will das jetzt nicht alles zerstören. Also nochmal, das erste Kind ist von deinem Mann. Das erste Kind ist wie alt? 17. 17. Aber da hattest du ja schon ein Kind, weil du wolltest unbedingt noch Kinder haben. Genau. Nochmal Kinder haben. Mhm. Und dann von einem Mann, den du liebst. Genau. Weiß denn der Mann, den du liebst, dass er 2 Kinder hat? Ja. Das weiß der. Das weiß er. Und wie ist der gebunden oder ist er nicht gebunden? Naja, er hat viele Affären. Viele Frauen, die ich also auch über die 10 Jahre akzeptiert habe, wollten ja nicht verlieren. Aber die Kinder sind entstanden wahrscheinlich bloß aus meinem eigenen Egoismus. Ich wollte das unbedingt. Was sagt denn der Vater dieser Kinder dazu, dass das alles so ein Kuddelmuddel bei euch ist? Na, er akzeptiert es so. Also er konnte ja, also hatte mich zuerst zur Abtreibung bewogen wollen, aber eben halb, das hatte ich abgelehnt, weil ich generell dagegen bin. Mhm. Ich wollte ja auch die Kinder unbedingt haben. Der hat aber nie zu dir gesagt, also Silvia, wenn die Kinder auf die Welt kommen, dann sind wir beide auch ein Paar. Nee, das wollten wir beide nicht, von Anfang an nicht. Warum eigentlich nicht? Na, weil wir nicht zusammenpassen. Aber du liebst ihn doch. Wir sind beide sehr, sehr, sehr dominant und das passt einfach auch nicht. Und wir kennen ihn ja nun auch schon so viele Jahre. Ich würde wahrscheinlich nicht akzeptieren, seine ganzen Frauengeschichten. Nee, aber die wären ja vielleicht dann vorbei, wenn... Nee. Der ist so, okay. der hat viele Frauen und da zieht auch eine nach der anderen in seine Wohnung ein und... Mhm. Und nee, das wollte ich mir nicht antun. Jetzt sagst du, dein Ehemann hat eventuell eine Ahnung, dass die Kinder gar nicht von ihm sind? Na, er vermutet es, ja. Woher kommt die Vermutung? Na, weil der, also mein Geliebter, der ist ja hier jahrelang ein- und ausgegangen bei mir. Der hat auch viel gemacht, also wir haben auch viel zusammen gemacht. Also die ersten 5, 6 Jahre haben wir uns tagtäglich gesehen. Also ein Freund der Familie sozusagen? Ja, genau. Und hat der das mal irgendwie mitbekommen, dass ihr beiden was habt miteinander? Dein Mann? Nee, hat er nicht. Aber er fragt dich auch nicht? Also ich denke schon, dass er sich innerlich fragt. Ja, aber dich fragt er nicht. Mich hat er auch gefragt, ich habe alles abgestritten bis heute. Ist ja ein sehr verlogenes Leben, ne, was du da führst. Ja, na, eigentlich eine Schuld. Finde ich auch, ja. Das Schlimme ist ja, ich werde ja jeden Tag daran erinnert. Jeden Tag. Weil die Kinder, die ihnen den Vater ja auch sehr. Weißt und du, das ist eine Schuld, da hast du nicht nur alleine mit zu tun, sondern eben auch noch 2 andere Menschen, nämlich 2 Kinder, die du damit reingezogen hast durch dein eigentlich falsches Verhalten. Ja. Wenn die Kinder mal älter werden und die fragen mal irgendwann, die kriegen das vielleicht auch so um die Ecke, das Gerücht mit, da stimmt was nicht. Wenn die fragen, wer ist unser Papa, was hast du denn dann? Na, ich habe schon vor, oder ich bin der festen Überzeugung, dass ich es tun werde, dass ich denen sage, wenn sie alt genug sind, wer der richtige Vater ist, natürlich. Mhm. Aber jetzt nochmal die Frage, es wäre doch ein viel klareres Leben für dich auch, für dich Silvia, wenn du sagen würdest, Ich trenne mich von dem Mann und erziehe die Kinder alleine und sage denen von Anfang an die Wahrheit. Er kann doch nicht nur das Geld eine Rolle spielen. Nee, aber auch die Liebe zu den Kindern. Und das läuft ja irgendwie so relativ, also außer dass er jetzt, sagen wir mal, wenn er jetzt mal auf die Kinder aufpassen muss, nun sind ja nun weder noch berufstätig, dass ich denke, er ist sehr überfordert. Aber ja, was soll ich sagen? Ich möchte eigentlich dieses Leben nicht kaputt machen. Nur weil ich jetzt zugebe oder weil ich eingestehe oder ehrlich bin und sage, so und so sieht das aus. Vielleicht bist du zu bequem, dieses Leben zu klären. Weil er ist da, er macht das irgendwie so mit, er geht arbeiten, er passt auf die Kinder auf, er ist offensichtlich auch noch nett zu den Kindern. Ja. Also ist er noch ein guter Babysitter. Und naja, so sieht es nicht aus. Also. Naja gut, aber er ist nicht... Also er ist auf jeden Fall da, wenn ich ihn brauche für die Kinder. So. Und er mag die Kinder ja auch und er liebt die ja auch. Und so, und wenn du dein Leben aufräumen würdest, wäre dein Leben komplizierter. Und da bist du wahrscheinlich fies vor. Na, hab ich Bedenken davor. Also, ja, eigentlich kann man sagen, dass unsere Beziehung eigentlich bloß nur aus Mitleid besteht. Also trennen wollte ich mich schon immer lange, schon vor die Kinder, die letzten beiden, die gekommen sind. Aber hab's eigentlich ohne Hallo. Ja, ich höre dich, ja. Ja, ja. Hab's aber auch nicht so übers Herz gebracht, weil ich will ihn ja auch nicht unbedingt verletzen. Mensch, komm, hör auf mit dem Verletzen. Was nee, das ist wirklich so. Ja, aber gut, was machst du denn jetzt? Irgendwann fliegt das so alles auf. Ja, im Moment verletze ich mich selber, weil ich ja mit der Schuld lebe. Jetzt verletzt alle. Das ist gut gesagt von dir. Du verletzt dich selbst, du verletzt die Kinder, du verletzt letztendlich auch deinen Mann, der das sowieso irgendwann rauskriegen wird. Wenn die Wahrheit rauskommt. Ja, ich finde, mir ist ganz gruselig, was du da erzählst. Ja, Mensch, Silvia, wir alle wissen doch, dass wir uns alle am besten fühlen, wenn wir ehrlich durchs Leben gehen. Und dass man sich dann auch gut im Spiegel angucken kann. Und das würde ich dir so sehr wünschen, dass du zu einem ehrlichen Leben kommst. Wenn es am Anfang vielleicht auch kracht im Gebälk und alles kompliziert ist, aber letztendlich würdest du den richtigen Weg beschreiten. Im Moment gehst du den falschen Weg. Für alle Beteiligten. Deine Person eingeschlossen. Du tust dir ja auch wirklich nichts Gutes damit, abgesehen von den Kindern und deinem Mann. Ja. Ich weiß, du hast dir das jetzt so zurechtgelegt und ich werde dich da wahrscheinlich nicht von abbringen können, aber ich sage dir einfach meine Meinung. Es steht mir auch gar nicht zu, dich da zu beeinflussen, aber ich sage es dir halt einfach so. Es wäre für alle Beteiligten gut und eben auch für dich als Silvia. Also mir ist die Ausmaß schon klar. Und ich bin mir auch bewusst, dass ich da absolut alles falsch mache wahrscheinlich. Und was du gerade gesagt hast. Aber diesen Schritt zu gehen, das ist unheimlich schwierig. Aber du hast ja gerade das sehr treffend gesagt. Ich werde jede Sekunde konfrontiert damit durch die Kinder. Ja, wenn ich die Kinder angucke, sehe ich den anderen Kerl. Ja. Nicht Kerl, den Mann, den du liebst, siehst du dann. Genau. Wer weiß denn außer deinem Freund und du und deiner Person, wer weiß das noch? Na, keiner weiter. Keine außer wahrscheinlich wo wir die Vaterschaftsanerkennung gemacht haben. Die Stelle wahrscheinlich. Ja gut, die Stelle weiß. Aber so eine allerbeste Freundin und eine Verwandte? Nee, gar nicht. Also das ist oft das erste Mal, dass ich darüber rede, aber irgendwie war es mir doch ein Bedürfnis. Ja, kann ich verstehen. Man muss ja mal irgendwie mit irgendjemand darüber reden. Absolut. Aber ja, ich habe auch eine sehr gute Freundin und mit der Familie, die vermuten das ja alle, weil der andere ja so viele Jahre bei uns ein- und ausgegangen ist. Mhm. Aber ich habe eben wirklich noch mit Kindern darüber geredet. Und irgendwann, ich meine, die Kinder, du siehst es ihnen jetzt ja schon an, dass die dem Vater ähnlicher sehen oder viel ähnlicher sehen als deinem Mann. Ja, wir haben in den ersten Jahren sehr viele Fotos gemacht. Also das ist ja nicht abzusprechen. Ja, also. Und ja, also ihm ist es ein bisschen egal. Er hat gesagt, du, wenn ich die Kinder will, dann kann er das jetzt auch nicht ändern. Die ersten 3 Jahre ist er auch noch zum Geburtstag gekommen und dann haben wir hier so ganz auf harmonisch Geburtstag gefeiert mit eben diesem Familienfreund. Wie bizarr. Ja, also der akzeptiert die Lage auch so, wie es ist. Also da gibt es auch keinen Stress. Also, aber es ist eben nicht so einfach. Ich finde, ich sag's nochmal jetzt abschließend, ich finde, du musst und solltest dein Leben ordnen, weil du jedem nur Gutes damit tun würdest. Und jetzt tust du jedem nur schlecht. Überleg's. Das ist dein Ding, ist dein Leben, deine Verantwortung. Ich appelliere nur an dich. Ja. Alles Gute von Herzen. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So, ihr aufmerksamen Fernsehzuschauer, ihr habt sicher bemerkt, dass hier hinten neben meinem Hirsch endlich der kleine Weihnachtsmann wieder steht. Wir haben ihn vergessen dieses Jahr. Das hat ja schon große Tradition, dass dieser süße kleine Schneemann, ein Schneemann mit einer schönen roten Weihnachtsmütze. Seit Jahren steht er ja in der Adventszeit immer hier. Und der kleine silberne Hirsch hat dann Urlaub so lange und wir hatten es wirklich vergessen diese Woche. Und ein aufmerksamer Zuschauer hat geschrieben, wo steht bitteschön der Schneemann? Dann haben wir ihn gerade aus dem Schrank befreit, wo er das ganze Jahr über wohnt. Und jetzt steht er diese Woche und nächste Woche und dann gehen wir ja in die Weihnachtspause. So, 1:40 Uhr. Es geht weiter mit Elisabeth. Sie ist 56. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Elisabeth. Jetzt kriege ich so langsam Schnappatmung. Das ja. Thema ist ja auch ernst heute. Ja, genau. Erzähl mal. Deswegen rufe ich auch an. Mhm. Ja, ich trage also schon viele, viele Jahre Schulden herum. Oder ich meine, ich hätte Schuld an dem Tod meines Sohnes. Wann ist dein Sohn gestorben? Wie alt war er da? 9 Monate. 9 Monate. Also ja. Ist lange her. Der ist lange her. Er ist 1981 geboren. Ja. Und 82 gestorben. Und warum? Woran ist er gestorben? Ja, Gott, er hatte so viele Sachen. Also er hatte erstmal Sauerstoffmangel bei der Geburt. Mhm. Und dadurch war sein Gehirn schon ziemlich angegriffen. Gut, das war jetzt nicht unbedingt meine Schuld, aber dass es überhaupt zu einem Sauerstoffmangel gekommen ist, da gebe ich mir die Schuld dafür. Er hatte eine Fehlfunktion, also keinen Zugang zum Magen, die Speiseröhre war nicht ausgewachsen. Das hätte innerhalb von 3 Jahren behoben werden können. Lass mich unterbrechen. Also die Gehirnfunktion war geschädigt aufgrund von Sauerstoffmangel bei der Geburt. Ja. Aber wieso trägst du daran Schuld? Ja, weil er die Speiseröhre nicht völlig ausgebildet hatte und dadurch hat er zu wenig Fruchtwasser irgendwie zu sich genommen. Ich weiß es heute auch nicht mehr. Aber da konntest du doch nichts für. Es ist... Doch, ich habe während der ersten 3 Monate hatte ich einen Selbstmordversuch gemacht und mit Tabletten und dadurch meine ich, habe ich ihn geschädigt, dass überhaupt diese mit der Speiseröhre das also nicht ausgebildet war und so weiter. Gibt es da einen Zusammenhang? Hast du dir das mal erklären lassen von einem Arzt? Ich kann es dir nicht erklären, Domian. Es war kein Arzt da, mir hat niemand was erklärt. Mhm. Ich habe da hinterher so ein Gefühl. Auf dem Flur gesessen. Ich habe nur noch die Spielsachen und das Mobile abgeholt und ich wollte nochmal mit dem Arzt sprechen. Man hat mich dann 1 Stunde im Flur warten lassen. Das sind Dinge, die ich nie vergesse. Und ich habe nichts mehr erfahren. Aber dann ist der kleine Mann auf die Welt gekommen und hat sich 9 Monate herumgequält. Ja, ich habe alles gemacht. Weil er war auch so spastisch gelähmt, also er konnte sich nicht richtig bewegen. Mhm. Dann wurde er, ich war jeden Tag da, jeden Tag stundenlang und habe mit ihm gymnastische Übungen gemacht, weil in dem Krankenhaus war keine Therapeutin, die waren immer froh, ach, sie kommt, jetzt können wir die Aufgaben an sie abgeben. Ich habe mit ihm geübt und dann wurde er immer blau, er wurde fast schwarz, weil wieder kein Sauerstoff kam. Ich immer geklingelt und aber er war so ein hübscher Kerl, An was ist er denn dann nach den 9 Monaten gestorben? Bitte? An was ist er dann gestorben? Ja, Gott, er hatte dann nochmal einen Sauerstoffmangel und dann haben die Ärzte mich gefragt, sollen wir noch was tun, wenn das nochmal passiert? Ja, Gott, ich war damals 25. Man wird mit sowas ja auch nicht jeden Tag konfrontiert. Mhm. Ich habe gesagt, nee, ich wollte ihn nicht mehr leiden sehen. Und irgendwann, und da kommen nach so vielen Jahren noch die Tränen, bin ich aus dem Krankenhaus rausgegangen. Und dann hatten sie ihn von der Intensivstation auf eine normale Station verlegt, weil sie nichts mehr für ihn tun konnten. Und dann hatten sie noch so, hatte so ein Gitterbettchen, wo man das Gitter runter machen konnte. Mhm. Da haben sie seinen Fuß eingeklemmt. Da habe ich gesagt, um Gottes Willen, der Fuß ist eingeklemmt. Da haben sie nur gesagt, der merkt doch sowieso nichts mehr. Mein Gott, sowas sagen die? Sowas haben das die haben gesagt. Die mir gesagt, ja. Und da bin ich rausgegangen. Wie schrecklich. Dann war so ein Fenster da, dann habe ich nochmal ins Zimmer geschaut und da habe ich nur gesagt, lieber Gott, nimm ihn zu, der hat genug gelitten. Hast du denn, nochmal auf den Fuß zurückzukommen, hast du ihn denn nicht befreit dann, den Fuß? Natürlich, ja. Ich wisch dann ja da ein bisschen, da haben wir sofort das Gitter hochgezogen. Und dann ist er aber auch dann bald gestorben. Ja, und wie gesagt, dann bin ich raus und habe nochmal durchs Fenster geguckt und habe gesagt, lieber Gott, nimm ihn zu dir, er hat genug gelitten. Und nächsten Morgen um 8 Uhr kam der Anruf, dass er eingeschlafen ist. Jetzt hast du als ob er nur drauf gewartet hätte. Mhm. Er hatte so ein starkes Herz. Und gab es in der Zeit auch einen Vater des Kindes, der an deiner Seite stand? Es gab einen Vater, natürlich gibt ja immer einen Vater, aber an der Seite stand er nicht. Der Vater war schizophren, deswegen hatte ich auch diesen Septenmordversuch unternommen. Der hat mich betrogen, der hat meine Unterschrift gefälscht, der hat meine Konten geplündert, der hat meine Sachen versetzt, der hat auf meinen Namen Bestellungen gemacht. Der Gerichtsvollzieher stand bei mir vor der Tür, der hat im Nachhinein hat er mal eine Arbeit gehabt, was ganz selten war. Da war er 2 Tage beschäftigt. Also eine ganz komplizierte Verbindung. Ich verstehe. Ja, ja, dann wurde ich von der Firma angerufen. Lass mich noch was fragen zu deiner Selbsttötungsversuch. Da warst du im 3. Monat. Ja. Und du wusstest, dass du schwanger warst. Ja. Und dennoch hast du das getan. Ja, und da mache ich mir eben die größten Vorwürfe. Also ich heute einen 31-jährigen Sohn hätte. Sag nochmal kurz, wie du es genau gemacht hast und wer dich dann gefunden und gerettet hat. Ach Gott, Sterben, das sind ja immer so Hilferufe, die man dann sendet. Mhm. Ich habe Tabletten genommen, Alkohol getrunken und dann eingeschlafen. Ne? Aber irgendjemand hat dich gefunden? Ich habe angerufen. Ach so, du hast angerufen. Du hast angerufen, ich habe das genommen und bitte helft mir. Genau. Verstehe. Also ich meinte gerade, ob du vielleicht mal im Nachhinein mit einem Mediziner gesprochen hast, ob dieser Selbsttötungsversuch die Schwangerschaft so eklatant hat vielleicht stören können. Mein Frauenarzt hat damals gesagt, das wäre nicht meine Schuld. Aber ich glaube es nicht, weil er hatte, ich weiß nicht warum, er hat das gesagt, ich habe heute gehört, er ist heute gestorben, mein Frauenarzt von damals. Mhm. Aber der hat immer gesagt, nein, du hast keine Schuld. Aber ich lasse mir das nicht ausreden. Also ich habe nur ein paar Fotos von ihm. Ich war einmal mit diesem Kind draußen im Krankenhauspark. Da durfte ich und dann immer so eine Pumpe dabei, um Speichel abzusaugen. Und also ich lasse mir das nicht ausreden. Ich kann durchaus verstehen, dass du solche Gedanken hast. Die hätte ich an deiner Stelle auch, dass das vielleicht die Ursache war. Mein Gott, ich war 7-mal schwanger und ich habe heute, Gott sei Dank, einen gesunden, ganz fantastischen Sohn, ja? Mhm. Dieses Kind kam dann aber später oder viel später? Viel später. Ja. Ja. Da war ich schon 32. Aber dennoch vergisst du diesen anderen Sohn eben diesen auch Jungs nicht. Werde ich mein Lebtag nicht vergessen. Weißt du, Elisabeth, ich verstehe das. Ich würde auch denken, ich bin wahrscheinlich schuld, weil ich das damals gemacht habe. Aber ich finde, die Schuld ist gemindert. Oder vielleicht können wir gar nicht von Schuld reden. Weil du das ja aus einer großen Verzweiflung heraus gemacht hast, wie du es gerade angedeutet hast. Ja. Dir ging es sehr schlecht, du wolltest nicht mehr leben, dieser Mann hat dir das Leben zur Hölle gemacht. Weißt du, wenn du jetzt vorsätzlich gehandelt hättest, dann könnte man gar nichts rechtfertigen und gar nichts gerade biegen. So. Ja, ich habe ja auch vorher 2-mal abgetrieben, das sind ja auch so Sachen, die, naja, gut. Und damals beim ersten Kind war ich schon im 4. Monat schwanger. Und ich habe hinterher auch 40 Grad Fieber bekommen und da hat mein Arzt gesagt, das ist kein... Es ist nur mit physischen Sachen zu erklären. Ne? Aber dann ist, dann ist es doch ein großes Glück, dass du nochmal ein Kind bekommen hast und dass das Kind gesund ist. Ja, und dass du all das vielleicht hast gut machen können, was du vorher an Fehlern gemacht hast, an und mit diesem Sohn, den du jetzt hast. Das ist doch auch schon ein Lebensglück, dass das Schicksal dir dann diesen Sohn geschenkt hast und du hast viel Gutes an dem Kind machen können, mit dem Kind machen können. Das ist die größte Freude in meinem Leben. Ja, das ist so. Ja, ja. Der ist so fantastisch. Der hat kein Abitur, aber der hat seinen Abschluss und ist dann so ein fröhlicher Mensch und ich bin eher so ein... Freudig, dass du ihn hast. Ja. Das, was damals geschehen ist, das ist geschehen und das hat seine Ursachen gehabt aufgrund einer großen unglücklichen Verstrickung. Ich sag's nochmal, du hast es nicht vorsätzlich gemacht, dann wäre es schlimm. Aber du hast es nicht vorsätzlich gemacht und du bereust es jetzt so viele, viele Jahre schon. Finde deinen Frieden damit. Irgendwo, ne? Ja, da hast du recht. Irgendwo sollte man damit abschließen. Aber ja. Du hast so viel Gutes und so viel Liebe gedacht zu diesem verstorbenen Kind. Ich glaube, das ist gut. Es ist gut jetzt. Ja. Und man glaubt nicht, das will ich dir nochmal sagen, Domian, was man auf so einer Station für schlimm kranke Kinder sieht. Mit offenem Rücken. Da wird man hinterher so demütig und so dankbar. Liebe Elisabeth, alles Gute von Herzen wünsche ich dir. Ich danke dir, Domian. Sehr gerne. Auf Wiederhören. Ja, auf Wiederhören. Schönen Abend noch. Dankeschön. Tschüss. Und hier ist Klaus und Klaus ist 44. Guten Morgen, Klaus. Ja, guten Morgen, Jürgen. Hallo, Klaus. Große Schuld. Hast du auch? Ja, also ich lebe seit 2 Jahren damit, dass ich indirekt mit verschuldet bin daran, dass sich halt jemand umgebracht hat. Dass sich jemand umgebracht hat? Ja. Und du hast den Eindruck, dass du mit Schuld daran bist? Genau. Erklär mal, was da passiert ist. Ja, und zwar ist es so gewesen, dass ich eine Frau in der Psychiatrie kennengelernt habe. Ich habe mich einweisen lassen für eine Nacht, weil ich zu Hause in meinem Umfeld also gar nicht klargekommen wäre, weil ich bestockt worden bin. Und das hat mich also so fertig gemacht, dass ich gedacht habe, ich muss jetzt irgendwo hin. Du bist gestalkt worden. Das hat dich auch belästigt, ja. An einer Frau, genau. Also angerufen und nichts gesagt. Und Aufgrund dessen war ich ein bisschen psychisch angeschlagen und habe mich halt, wie gesagt, einweisen lassen für eine Nacht in der Psychiatrie und habe in der Nacht auch eine Frau kennengelernt, mit der ich mich dann die ganze Nacht unterhalten habe. Ich bin dann am nächsten Morgen entlassen worden, also beziehungsweise ich war ja freiwillig da, ich konnte mich selber entlassen. Wir haben dann die Handynummern ausgetauscht, beziehungsweise nicht ausgetauscht, sondern sie hat von meinem Frühstücksbrettchen, dem Zettel, da liegt ja immer so ein Zettel mit dem Namen und so, das hat sich dann halt alles abgeschrieben, hat mich dann angerufen und hat gesagt, dass sie sich auch selbst entlassen hat. Das war auch möglich, weil, wie soll ich das erklären, also ihr Mann hat sie zwar in die Psychiatrie gebracht, aber nicht zwangseingewiesen, so also konnte sie ein paar Tage später auch selbst entlassen. Verstehe, hat mich dann wieder kontaktiert. Ja. Und jetzt ist der Kontakt dann so eng geworden, dass halt eine Beziehung draus geworden ist. Für 3 Monate. Und dadurch, dass sie aber auch so psychisch krank war und sich so an mich gebunden hat, weil der Mann hat gesagt, du hast dich selbst entlassen, in meinen Augen bist du nicht gesund. Ja, also solange brauchst du nicht nach Hause kommen, wie ich dir sage, ja, dass ich dich zu Hause ertragen kann. Naja gut, kurzum, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall hattet ihr, ist es zu einer Beziehung gekommen zwischen euch beiden? Diese Beziehung hat 3 Monate angedauert. Und was ist dann passiert? Ja, und mir wurde es dann auch zu viel mit ihr. Da habe ich erstmal ihren Mann verstanden, warum er sie zu Hause nicht ertragen konnte. Ja. Und ich habe dann versucht, ihr irgendwie zu sagen, dass mal ein bisschen Luft zwischen uns entstehen müsste. Aber das wollte sie auch nicht. Und dann habe ich gedacht, da muss ich eben Schluss machen, damit, weil ich konnte es nicht mehr ertragen, weil ich bin auch ein bisschen, gut, dann hast zwischendurch du, geworden. Dann hast du Schluss gemacht. Ja, genau. Und dann konnte ich sie auf dem Handy nicht mehr erreichen, weil ich dachte, ich habe mir ja auch irgendwo Sorgen gemacht, weil sie hat sich nicht mehr gemeldet. Und ihr Handy war aus. Naja, auf jeden Fall nach knapp 14 Tagen war ihr Handy dann an. Und da war ihr Mann am Telefon und hat gesagt, ja, sie ist verstorben. Und ich habe jetzt gedacht, das wäre ein schlechter Scherz, beziehungsweise ich habe gedacht, vielleicht wollten die wieder zusammenfinden und deswegen hat er gesagt, irgendwie die wäre verstorben, damit ich da irgendwie nachlasse. Der Mann wusste von dir, dass es da eine Verbindung gab. Ja, das wusste der, genau. Sie war nicht nur so einfach verstorben, sondern sie hat sich das Leben genommen. Wie hat sie sich das Leben genommen? Ja, und zwar hat mich, nachdem ich ihn am Telefon da hatte, war ich erstmal so perplex und ich war in der Telefonzelle, so der Euro war weg. Naja, auf jeden Fall hat er das wohl ihrer Schwester erzählt. Und die hat mich dann zurückgerufen auf meinem Handy. Ich sag einmal, hat mir eben der Mann erzählt, Eltern ist verstorben. Und da sagt sie, also die Schwester, ja, die haben wir vor 2 Tagen beerdigt. Was hat die, oder ja schon, was hat die, wie hat, wie, nicht, wie hat sie sich denn das Leben genommen? Ja, sie hat versucht, sich zu ertränken und konnte aber das Wasser nicht schlucken. Ist in einen Fluss oder See gegangen oder was? Ja, in der Weser, ja. Bitte? In der Weser. In die Weser, ja. Sie konnte das Wasser nicht schlucken und dann? Er hat wohl erbrochen oder auf jeden Fall hat sie gemerkt, so geht's nicht und ist dann ins Auto gestiegen, nach Hause gefahren. Also so wie die Schwester mir das erzählt, hat sie wohl ihre Sachen ausgezogen, weil die haben sie im Badezimmer gefunden, ihre, ja, man sieht das ja, die haben ja nachgeforscht, was das ist, also der Schlamm an den Klamotten. Ja. Klaus, mach's mal nicht so kompliziert, was hat sie denn dann gemacht? Ja. Und dann hat, ja, auf jeden Fall hat sie wohl gedacht, jetzt ist es schon so weit gegangen und ja, da hat sie letztendlich hat sich die Pulsar dann aufgeschnitten und das war es dann. Und daran ist sie dann auch verstorben? Ja, ja natürlich. Sie hat also nach 2 Tagen hat die Schwester, ja, weil die arbeitet in der gleichen Firma und dann hat die Schwester gedacht, unentschuldigt, hat sie noch nie gefehlt. So, das ist jetzt, ja, es ist natürlich klar, dass du denkst, weil du Schluss gemacht hast, hat sie sich das Leben genommen. Ja, weil der Mann wollte sie nicht, das war ja das Ding, der Mann wollte sie nicht mehr zu Hause und die Schwester, die hat gesagt, okay, bei mir kannst du gerade mal wohnen, weil die sind 14 Tage in Urlaub gefahren und da hat die Schwester gesagt, aber wenn wir wiederkommen, dann brauchen wir wieder unsere Privatsphäre, such dir eine Wohnung. Wie lange war sie eigentlich psychisch schon erkrankt, als du sie kennengelernt hast? Also von ihrem sie ist verstorben mit 51, also ich glaube bestimmt schon 20, 25 Jahre. Siehst du, warum? Lass mich mal sagen, das ist natürlich jetzt sehr gewichtige Information. Diese Frau war offensichtlich schwer psychisch erkrankt. Schwer. Ja. Und du hast nach einer gewissen Zeit auch bemerkt, dass es für dich auch zu schwer war, mit ihr zusammen zu sein, so wie es für ihren Mann offensichtlich auch sehr schwer war. Da hast du eine Entscheidung getroffen, die jeder von uns treffen würde, die normal und natürlich ist. Du hast dich von der Frau versucht zu distanzieren und hast dich sogar von ihr getrennt. Ja, aber lass mich mal fertig sagen. Dass das natürlich so eine fatale Folge hat, konnte man natürlich nicht vorhersehen. Aber letztendlich ist ihre Selbsttötung ausschließlich auf ihre schwere seelische Erkrankung zurückzuführen. Nicht, weil du sie verlassen hast. Das ist der primäre Auslöser gewesen, aber die wirkliche Ursächlichkeit liegt in ihrer schweren Erkrankung. Und wahrscheinlich hätte sie in irgendeiner anderen Konstellation das vielleicht auch bald gemacht. Dir geht es natürlich nach, das verstehe ich, dass du denkst, hätte ich mal irgendwie mich doch noch weiter mit ihr beschäftigt, vielleicht hätten wir es dann noch hinbekommen. Wie waren denn deine Gefühle zum Schluss für diese Frau gewesen, als du dich von ihr getrennt hast? Oh, wie soll ich das erklären? Also es war ja eine Erleichterung, dass ich den Schritt ja gegangen bin und gesagt habe, so, ja, es ist eben vorbei, weil sonst schaffe ich nicht. Also war für dich eine Erleichterung? Ich wollte das ertragen. In dem Moment ja. Aber natürlich wusste ich ja um ihre psychische Verfassung. Und ich habe dann versucht, wie gesagt, sie zu erreichen im Moment. Aber das hört sich für mich so an, als es war da eigentlich kein Gefühl mehr, sondern wenn, war das einzige Gefühl, was Sorge, da war, Sorge, mit, Sorge und Mitleid, genau. Aber keine wirkliche Liebesbeziehung. Nein. Von Liebe so nicht. Ja. Man hat sich nur so aneinander gewöhnt. Verstehe. Wie gesagt, 3 Monate, Tag für Tag die Zeit miteinander. Sie hat sich ja sogar krank schreiben lassen, nur um bei mir zu sein. Mhm. Ja, sie ist in den 3 Monaten. Klaus, ich akzeptiere. Sie hat immer gesagt, sie hat Urlaub. Ich sage, so viel Urlaub hat kein Mensch. Ja, ich sehe, dass du da wirklich in einer komplizierten seelischen Situation bist oder reingekommen bist. Aber ich sehe keine Schuld. Ich sehe wirklich keine Schuld. Jetzt geht die Sendung vorbei. Ich bitte dich aufzulegen und wir melden uns gleich nochmal bei dir und dann können wir noch ein bisschen ausführlicher reden. Einverstanden? Ja, gerne. Gut, du legst bitte auf, Klaus, wir melden uns gleich. Tschüss. Ja, danke. Ciao. So, ihr Lieben, das war's für heute in der Technik Valentin Kircher. Morgen sind wir auch wieder da, allerdings nur im Fernsehen. 1 Uhr wieder im Fernsehen. Bis dahin, ciao.